Schon zu Beginn des Winters 89, als aus ganz Frankreich der patriotische Tourismus nach Paris strömt, um zu sehen, wo die Revolution stattgefunden hat, ist der Club berühmt. Inzwischen haben sich ihm überall im Land andere spontane Komitees von Verfassungsfreunden angeschlossen. Ihre Zahl steigt schnell. In Paris und auch an anderen Orten unterhält der Club in Paris, im Souterrain des Klosters, einen zweiten Versammlungsplatz, der allen offen steht, wo Leuten aus dem Volk politische Vorstellungen klargemacht werden. Wo abends auch die Briefe und Mitteilungen der Clubs von woanders verlesen werden, mit ihren Denunziationen und Anzeigen gefährlicher, aristokratischer und antirevolutionärer Umtriebe. Die Jakobiner entwickeln sich zum Auge der Revolution. Zu einem politischen Erkennungsdienst. Die Männer der ersten Stunde, Duport, Barnave, Lamette, sind damals die Ultralinken. Sekretär und Redakteur ihrer Zeitschrift, der Verfassungsfreunde, ist Chaudelos de Laclos, Autor der gefährlichen Liebschaften, rechte Hand des Duc d'Orléans, der für diesen so die Verbindung zum Volk hält. Robespierre tritt bei den Jakobinern von Anfang an mit seinen berühmt großen Reden auf, die er in der Nationalversammlung sich spart. Ein guter Redner wie Mirabeau und Danton mit ihren gewaltigen Stimmen und eindrucksvollen Häuptern war er nicht. Monoton, ausführlich, langweilig, witzlos. Eben der Unbestechliche. Schon Ende des Jahres 89 versetzt Robespierre dem Triumvirat Duport, Barnave, Lamette. Triumgeusa nennt sie Mirabeau. Drei Mäulerrat. Auch läuft der Spruch, was Duport denkt, spricht Barnave aus und Lamette macht es. Versetzt ihnen Maximilien Robespierre. Rivarol nennt ihn das Talglicht von Arras. Den ersten entscheidenden Schlag bei der Debatte um die Zensuswahl. Die Unterscheidung zwischen aktiven und passiven Bürgern nach der von ihnen gezahlten Steuerabgabe. Wollt ihr also, hält Robespierre entgegen, dass ein Bürger eine Seltenheit wird? In seiner Heimat, im Artois, gibt es nach diesem System tatsächlich kaum welche. Und dem revolutionären Faubourg Saint-Antoine, bei den Helden der Bastille, soll es unter 100.000 Einwohnern nur 200 gegeben haben. Bei den Jakobinern erteilt Robespierre Ende 90 Mirabeau eine entscheidende Schlappe. Mirabeau will ihn angreifen, Robespierres dahinschleichende Rede unterbrechen. Um seine Macht zu demonstrieren, ruft er die Versammelten auf, sich um ihn zu scharen. Nicht einmal drei Dutzend von den vielen Hunderten folgen. Die Aura des Löwen der Tribüne ist gebrochen. Eine neue Generation drängt heran. Das stille Jahr, das stillgehaltene Jahr 90, schließt. Bürgermeister Béranger von Vence zum neuen Jahr. Nachdem wir der Gemeinde unserer Vorgänger Lobreden gehalten haben, die sie wegen ihres Patriotismus mit so viel Recht verdient haben, werden Sie mir gestatten, Ihnen in Erinnerung zu rufen, was Sie genauso wie ich wahrgenommen haben. Ich meine die Abkühlung des Eifers für die Sache des Staates, eine Art von Fahnenflucht, die uns die Schamröte ins Gesicht treiben müsste, die Entmutigung einer Vielzahl Bürger, die uns in Schrecken versetzen sollte. Gebe ich der Hoffnung Ausdruck, dass wir in allen Dingen und besonders bei auftretenden Gefahren von unseren Mitbürgern unterstützt und ermutigt werden. Die Revolution schien beendet. Eine neue Umwälzung kündigt sich an.